Spürst du, wie es kalt wird? Es ist diese Finsternis, was dein kaltes Herz umgibt und dich letztendlich zu bringt. Das ist vollkommen verdunkelt, etwas Gutes gibt es nicht, wenn es dich gepackt hat und dich innerlich zerfällt. Wieder mal ist es der Wahnsinn, der mich in die Enge treibt. Meiner psychischen Gedanken, meine Seele zieht zerrecht durch das Umfeld. Meiner Gegenwart wieder spür ich den Drang, die Sehnsucht, Gottes Sinne zu füllen mit einer Tat. Neue Opfer, die ich brauch, sehe stille meinen Tod. Auf die Straße begib ich mich, fantasiere ein Tatort, ich werd verrückt. Immer und immer wieder, was mich bedrückt. Die Gedanken in mein Kopf, was mich näher da zurück. Einen Mord zu begehen, wieder verliere ich mich selbst. Meine Selbstbeherrschung ist nicht mehr, was mich auf den Boden hält. Wieder schlage ich zu, meine Hände voller Blut. Was hab ich wieder nur getan? Doch ich fühl mich wieder gut. Mörder schlagen wieder zu. Wenn der Wahnsinn nach dir greift, du kannst dich davon nicht befreien. Gedanken gängen Morde, was dich treibt, die blockiert sich stille für eine kurze Zeit befreit. Mörder schlagen wieder zu. Wenn der Tank dir wiederkehrt, du kannst dich dagegen nicht wehren. Es kommt wieder, was dir aufs Neue widerfährt. Das Einzige, was dir fällt, viele Menschen sterben. Höre ich aus, wenn du am Leben bleiben willst, dann passt du besser auf dein Leben auf. Der düste Tor sitzt hier im Nacken, ein herzloser schwarzer Schatten, der dich in deiner Wand entlust. Da hast du mir die Kraft, die du gemacht, beim Wolken meiner grausamen Taten. Mit dem Hass schick ich meine Opfer, Blut und Zitrampe. Die letzte Ruhe kannst du gerne haben, ich bin dein Schatz. Ich traue euch dein Getotes und teile ihn Satan zusammen. Der Vernichter kenne keine Gnade, kein Erbarmen, diese Freunde. Durch diesen Abend in meine Beute schlagen, gehört zu meinen Aufgaben. Blutgeträgte Hände tragen Meister klingen durch die dunkle Nacht. Kranke Gedanken halten mich täglich wach. Ich treffe durch die Nachbarschaft in der Absicht zu morden. Mit der schwarze Mann, der dich absicht auf frühste Morgen. Mein Gesicht erblickst du nicht, es bleibt dir hinter einem Tuch verborgen. Du spürst nur den Katzenstrahl, deinen Körper durchbrochen. Rotes Pulver ist aus dir raus und du hast dein Leben verloren. Die Hände deines Mörders sind oder sind durchzieht die Adern bis zum letzten Zucken des Körpers. Dann bist du tot, du bist endgültig tot, du bist endgültig tot. Die Hände deines Mörders sind nur rot. Mörder schlagen wieder zu. Wenn der Wahnsinn nach dir greift, du kannst dich davon nicht befreien. Gedanken gängen Morde, was dich treibt, die Blutgier sich still für eine kurze Zeit befreit. Mörder schlagen wieder zu. Von dir wiederkehrt, du kannst dich dagegen nicht wehren. Es kommt wieder, was dir aufs Neue widerfährt. Das Einzige, was dir fällt, viele Menschen sterben.